Artikel 24a. Nichteheliche Kinder sind ehelichen Kindern in jeder Beziehung rechtlich gleichzustellen und gelten im Sinne dieses Artikels als Familienmitglied des biologischen Elternteils. Artikel 25. Es ist dem Staat untersagt, eine Erbschaftssteuer oder eine andere Abgabe mit dem Ziel der Besteuerung im Todesfalle zu erheben und so das Vermögen einer Familie zu schmälern. Artikel 26. Der Staat darf die Bildung von Kindern durch das Setzen von Mindeststandards sicherstellen. Es obliegt den Eltern, die Ausbildung ihrer Kinder durch die Inanspruchnahme von öffentlichen Schulen, Privatschulen oder Heimschulung in freier Wahl sicherzustellen. Artikel 26a, die Artikel 21 bis 26a dieser Verfassung sind unabänderlich. Privateigentum als zentraler Gedanke des Rechtsstaats und Vertragsfreiheit als Umsetzung der Eigentumsrechte. Wie ich schon ausgeführt habe, ist es ohne das Konzept privaten Eigentums schlicht unmöglich, frei zu sein, weil der Mensch sonst in Abhängigkeit von einer zuteilenden Bürokratie zum Bittsteller wird, der weder für sich noch für seine Familie sorgen kann. Die Erfahrung mit sozialistischer Politik hat gezeigt, dass es unterschiedliche Formen der Enteignung gibt. Neben dem direkten Raub des Eigentums durch den Staat gibt es eine Vielzahl von Mitteln und Wegen, dem Bürger die Kontrolle über das Eigentum durch die Aushöhlung der Verfügungsrechte über selbiges zu entziehen. Das Eigentum wird besteuert, in den Möglichkeiten der freien Verwendung eingeschränkt, sozialpflichtig gemacht, der Vertragsfreiheit entzogen, in wesentlichen Teilverfügungsrechten willkürlich auf Dritte übertragen, wie zum Beispiel beim Mietrecht, in der Preisgestaltung beim Tausch beeinträchtigt und vieles mehr. Es ist daher notwendig, den Schutz des Eigentums und aller mit ihm verbundenen Rechte explizit in der Verfassung in Artikeln zu Privateigentum, Rechtsstaat und Vertragsfreiheit zu verankern. Das geht über die in den Grundrechten fixierten Rechte, Eigentum zu erwerben und vor Konfiskation zu schützen, deutlich hinaus. Artikel 27. Eigentum dient dem Wohl des Einzelnen und des Gemeinwesens am besten, indem es marktwirtschaftlich und damit frei nach dem Gutdünken seines Eigentümers eingesetzt wird. Artikel 28. Eigentumsrechte beinhalten auch das Recht auf freie Wahl des Standorts von mobilem Eigentum, auch seine ungehinderte und mit keinerlei Abgaben oder Steuerpflicht verbundene Verbringung ins Ausland, das Recht freier Verwendung für produktive oder konsumtive Zwecke, das Recht des freien Tausches ohne Einmischung des Staates oder Dritter, das Recht der Vermietung, des Verschenkens, des Vererbens und des Verkaufs, frei von jeder Einschränkung durch den Staat. Artikel 29. Das Eigentumsrecht an einer Sache begründet auch das Recht seiner Zerstörung. Der Staat darf dieses Recht nur bei Kulturgütern von historischer Bedeutung einschränken. Artikel 30. Der Gebrauch des Eigentums darf nicht zur Schädigung Dritter in ihren Rechten führen. Artikel 30a. Restitution. Der Staat ist verpflichtet, Eigentum, welches im Zuge der Revolution von 1919, der Machtergreifung der Nationalsozialisten, der Besatzungszeit nach dem Zweiten Weltkrieg und der Maßnahmen in der sowjetischen Besatzungszone enteignet wurde, seinen rechtmäßigen Eigentümern bzw. deren Erben zurückzugeben. Verfügt er nicht mehr über dieses Eigentum, weil er es veräußert hat, so ist er schadenersatzpflichtig zum Marktwert, den ein Gericht feststellen muss.